Kundgabe 5825. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.12.1953. Niemand erringt das Himmelreich, der der Welt huldigt. Der Welt den Tribut zu zollen heißet, sich das Himmelreich zu verscherzen, weil beides zugleich der Mensch nicht gewinnen kann. Und wer der Welt huldigt, der bemüht sich auch nicht darum, das Himmelreich zu erlangen. Denn für ihn gibt es nur die irdische Welt mit ihren Reizen. Und an ein Reich außerhalb derer glaubt er nicht. Und doch muss der Weg zum Himmelreich durch diese irdische Welt gegangen werden. Sie kann nicht ausgeschaltet werden, denn der Mensch lebt in dieser Welt. Er muss das letzte Stadium seiner Entwicklung auf der Erde zurücklegen, inmitten des Reiches, das dem Gegner Gottes gehört. Aber er kann dieses Reich überwinden. Er kann hindurchgehen durch die irdische Welt, ohne sich ungewöhnlich beeindrucken zu lassen von ihr, ohne sie mit seinen Sinnen zu begehren. Er kann sie durchleben und doch ihr Herr sein. Und das ist eure Aufgabe, die Welt zu überwinden. Denn sie ist euch zu diesem Zweck beigegeben worden, dass eure Seele darin ausreifet, dass sie sich löset im freien Willen von allem, was der Welt angehört. Weil dieses Lösen auch gleichzeitig ein Lösen ist von dem, der Herr dieser Welt ist, und ein sich zuwenden dem geistigen Reich und seinem Herrn. Und so ist es verständlich, dass, wer sich zum Sklaven der Welt macht, nimmermehr das geistige Reich in Besitz nehmen kann, weder im Erdenleben noch nach dem Tode des Menschen. Es ist verständlich, dass der Herr der Welt ihn gefesselt hält, weil der Mensch selbst ihm dazu das Recht gibt. Denn das Lösen aus seiner Gewalt, das Lösen von der materiellen Welt, muss der Mensch selbst anstreben und vollbringen. Er muss einen Kampf führen mit sich selbst. Er muss verzichten können, um etwas Wertvolles zu gewinnen. Er muss in der kurzen Erdenlebenszeit allen Versuchungen widerstehen, um dann das geistige Reich mit allen seinen Herrlichkeiten einnehmen zu können, das ihn tausendfach für seinen Verzicht auf Erden entschädigt. Und er wird dies nur tun, wenn er die Wertlosigkeit und Unbeständigkeit dessen erkennt, was ihm auf Erden begehrenswert erscheint. Nur diese Erkenntnis gibt ihm Kraft, seinen Willen recht zu richten. Und diese Erkenntnis kann er gewinnen, wenn er nur nachdenkt über die materielle Welt. Denn er kann nicht zu einer Willenswandlung gezwungen werden. Er kann nur durch Erlebnisse zu inneren Betrachtungen angeregt werden. Doch mit welchem Erfolg? Das bestimmt er selbst. Und Gott kann ihm nur insofern helfen, dass er ihm die Vergänglichkeit immer wieder beweiset, dass er dem Verfall preisgibt, was des Menschen Liebe auf Erden ist, dass er eingreift in den Menschen schmerzlichst berührender Weise, dass er ihm das nimmt, woran sein Herz hängt. Immer nur, um ihm einen Hinweis zu geben, wie wertlos die Ziele seines Strebens sind. Doch die aus solchen Erlebnissen lernen, können sich glücklich preisen, denn sie wandeln langsam ihre Willensrichtung und geben die Welt auf, um das geistige Reich dereinst einzunehmen. Doch niemand soll glauben, Kompromisse machen zu können. Niemand soll glauben, der Welt ungestraft huldigen zu können. Es wirket sich jegliches Streben nach seinem Tode aus, und galt es der Welt, dann bringt es ihm auch den geistigen Tod. Dann hat er um irdischen Gewinnes willen das geistige Reich hingegeben und die Welt hat ihm den Tod gebracht. Dann hat er sich dem erneut in die Gewalt gegeben, der in der Tiefe ist, und der Weg zur Höhe dauert wieder endlos lange Zeit. Amen.